Frauenfalle von Dirk Joschok. Regie Burkhard Ax. Voilà, Madame. Konrad, nicht so viel. Komm, genug. Genug ist nie genug. Du willst mich betrunken machen. Ja, mindestens. Auf das Geburtstagskind. Auf meine wunderbare Frau, Gefährtin und Geliebte. Ach, Konrad. Prost. So, hier. Das ist für dich. Was, ein Geschenk? Oh, ich denke, wir wollten uns nichts schenken. Ja, ist für uns beide. Für uns beide? Aha. Was denn? Ja, nun guck doch schon. Flugtickets nach Paris. Inklusive Wochenende im Hotel de Dieu. Oh, Conny. Sofern du dich frei machen kannst. Ich meine, dienstlich. Ja, das, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich heule gleich los. Oh, no, no, no. Kommissarinnen, weine nicht. Auf meinen Mann, der immer für mich da ist und den ich brauche und den ich liebe. Falls du mich küssen willst, ich stehe zur Verfügung. Hast du jemanden eingeladen? Nee. Dein Kollege? Müller? Nein, der ist auf Weiterbildung. Also wir sind nicht da. Ich seh mal nach. Carola, bitte. Das ist unser Abend, Caro. Und? Verzeihen Sie die späte Störung, aber sind Sie die Kommissarin Nusser? Ja, und wer sind Sie? Ach, Entschuldigung, Eva Wieland. Ich wohne unter Ihnen, vorübergehend. Frau Hagen hat mir Ihre Wohnung überlassen, sie ist in Urlaub. Sind wir zu laut? Nein, nein. Frau Hagen, Sie hat mir erzählt, dass Sie bei der Polizei sind, da habe ich gedacht. Ja, worum geht's denn? Ich habe ein Problem mit meinem Mann. Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Adresse bin. Ich arbeite bei der Mordkommission. Deswegen bin ich hier. Was? Mein Mann will mich umbringen. Sie haben einen netten Mann? Ja. Er sieht gut aus. Zucker? Nein, danke. Ich muss auf meine Linie achten. Er ist sicher gut zu Ihnen, hm? Sie sagten, er hat Sie bedroht, Ihr Mann? Martin hat eine Pistole im Laden. Er hat einen Weinladen, wissen Sie, im Domcarré, Grand Cru. Er hat Sie mit der Waffe bedroht? Er hat gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Gibt es dafür Zeugen? Nein. Warum wollen Sie Ihren Mann verlassen? Hat er Sie geschlagen? Er hat sich so um mich bemüht. Er hat mir Rosen geschickt, sogar ins Geschäft. Sie sind Geschäftsfrau? Fachverkäuferin. Früher. Ich habe in einem exklusiven Bekleidungshaus gearbeitet. Van Houten, vielleicht kennen nein, Sie... Nein, kenne ich nicht. Frau Hagen war eine gute Kundin bei uns. Sie war immer sehr zufrieden. Und da haben Sie Ihren Mann kennengelernt, ja? Martin hat seine Anzüge bei uns anfertigen lassen. Er hat einen sehr exquisiten Geschmack. Sie haben Ihren Beruf aufgegeben wegen ihm? Martin wollte mich in seiner Nähe haben. Und Sie? Wir haben unsere Flitterwochen in der Champagne verbracht. Auf einem Schloss. Es war sehr romantisch. Martin hat mir alles gezeigt, wo er einkauft, welche Weine. Er hat mich allen seinen Lieferanten vorgestellt. Da waren richtige Adlige dabei, echte Grafen und Barone, blaues Blut. Und was war nach den Flitterwochen? Er hat alles für mich getan. Alles, was ich eine Frau nur wünschen kann. Frau Wieland. Wussten Sie, dass 3/4 der Weinkäufer männlich sind? Martin meint, das ist der Sammeltrieb. Besitzerstolz, verstehen Sie? Je exklusiver, desto besser. Es geht Ihnen gar nicht um den Wein. Sie wollen ihn besitzen. wie ein Sportwagen. Frau Wieland, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, darüber zu sprechen. Aber wenn ich Ihnen helfen soll, dann muss ich wissen, was passiert ist. Es hat so gut gepasst. Wann hat es angefangen? Mit den Schlägen. Wir trinken unseren Tee um 5 über der Queen. Frau Wieland, bitte, entweder Sie beantworten jetzt meine Fragen oder wir brechen hier ab. Haben Sie das verstanden? Ja. Also. Eines Abends. Ich habe im Laden mitgearbeitet. An der Kasse. Es lief sehr gut. Die Kunden mochten mich sehr gerne. Sie haben mir Komplimente gemacht. Ich glaube, viele sind nur wegen mir. Eines Abends? Ich hatte gerade unseren letzten Kunden verabschiedet. Alles war wie immer. Martin hat die Tür verriegelt und die Jalousie herabgelassen und dann ist er plötzlich auf mich los. Es war so furchtbar. Warum ist er auf Sie los? Hat er einen Grund genannt? Weil ich den Kunden angelächelt hatte. Deswegen hat er Sie geschlagen. Ich habe ihn noch niemals so erlebt. Er war so fremd, so wütend. Eifersüchtig. Er hat sich bei mir entschuldigt. Ja, ja. Dann hat er Ihnen versprochen, dass sowas niemals wieder passieren wird. Er wusste selbst nicht, was mit ihm... Seit wann geht das so? 3 Jahre. 3 Jahre? Und Sie haben nichts dagegen unternommen? Was soll ich denn machen? Jetzt zeigen Sie ihn an. Er ist doch mein Mann. Warum kommen Sie dann zu mir? Wie soll ich Ihnen helfen, wenn Sie ihn nicht anzeigen wollen? Vielleicht, wenn Sie mit ihm reden. Haben Sie keine Freunde? Ich hab doch niemand mehr. Schläfst du schon? Ja, was sonst? Entschuldige. Wenn du deinen Geburtstag lieber mit Betrunkenen verbringst. Sie war nicht betrunken. Ach, dann war das wohl ihr Parfum. Wodka. Hat sich ein bisschen Mut angetrunken. Mut? Wofür? Was wollte sie von dir? Sie hat eben nicht so ein Glück gehabt wie ich. Was? Ihr Mann schlägt sie. Ja, wundert dich das? Oh, Konrad. Jedes Opfer findet seinen Täter. Sag mal. Ja, das hast du selber gesagt. Hast du was gegen sie? Sie ist mir unsympathisch. Ihr ganzes Auftreten, dieses Mannekerl-Getue. Sie ist eine sehr schöne Frau. Sie ist eitel. Erweckt sie nicht den Wunsch, in dir sie zu besitzen, hoch? Wie kommst du da drauf? Also wie ein Ferrari oder eine Rolex? Na, was redest du? Ja, neid an der Mitmänner würde sicher. Ja. Konntest dich dran ergötzen, würde deine Frau mit Blicken ausziehen. Und abends könntest du dann an ihren langen schwarzen Haaren in deine Höhle ziehen. Nur du allein. Carola. Ach, komm, sei ehrlich. Ich stehe nicht auf Barbie-Puppen. Wirklich nicht. Davon habe ich in der Schule schon genug. Die glauben, mit einem Augenaufschlag lässt sich alles regeln. Ja, reg dich nicht auf, ich glaub dir ja. Ja, und du? Glaubst du ihr? Ja. Der Mann ist krankhaft eifersüchtig, das klassische Muster. Sucht sich eine schöne Frau als Beute, um sein Ego zu befriedigen, macht ihr den Hof, überschüttet sie mit Gefälligkeiten, bis er sie hat. Ja, danach die Hölle. Er isoliert sie, bewacht sie. Am Anfang hält sie das noch für seine besondere Art der Liebe, bis die ersten Schläge kommen. Na, warum lässt sie sich nicht scheiden? Der hat sie in der Falle. Wieso? Ach, naja, die hat mindestens so viel Angst vor seinen Schlägen wie davor, ihn zu verlieren. Dass ihr kleinen Mädchentraum vom Märchenprinzen platzt. Dass sie ihm weggelaufen ist, das ist schon ein enormer Schritt für sie nach 3 Jahren. Zumal er sie bedroht hat mit dem Tod. Hat sie das behauptet? Ja, er hat eine Pistole. Sag mal, du glaubst ihr? Einfach so? Carola, was weißt du denn schon über sie? Sie ist verzweifelt. Entschuldige, aber... Wenn du verzweifelt zu einer Kommissarin gehst, um sie um Hilfe zu bitten, trägst du dann extra Rouge auf und schminkst dir die Lippen? Ja, vielleicht ist ihr Make-up alles, was sie noch zusammenhält. Ja, wahrscheinlich ist sie einsam und braucht nur jemanden zum Reden. Nur? Ah, also Frauensolidarität. Sag mal, was willst du eigentlich? Soll ich drauf warten, bis sie vor mir auf dem Seziertisch liegt? Hat sie irgendwelche Beweise für ihre Anschuldigung? Was ist das jetzt, Männerkumpanei? Carola, bitte. Misch dich da nicht ein. Das ist kein Fall für dich. Ach nein, und warum nicht? weil er dummerweise nebenan stattfindet und nicht irgendwo in sicherer Spendenentfernung, wo man sich nicht selbst die Finger schmutzig machen muss. Ja. Mit was für Fällen habe ich denn zu tun, Konrad? Warum komme ich denn immer zu spät und muss die Scherben einsammeln? Doch nur, weil alle wegsehen und keine Verantwortung übernehmen will. Wenn ich das irgendwie verhindern kann. Ich will doch nur, dass du dich da nicht in was verrennst. Ach, Conny. Du bist so gutmütig, Carola. Ich weiß schon, was ich tue. Also, was hast du vor? Naja, ich werde mit ihrem Mann reden, ein bisschen Druck machen, damit er weiß, dass er nicht ungestraft so weitermachen kann. Was? Du willst zu ihm gehen? Alleine? Ja? Also, findest du das richtig? Wenn er wirklich ein Schläger ist. Ich denke, du glaubst ihr nicht. Da ist doch irgendetwas faul. Ich meine, warum läuft sie ausgerechnet jetzt weg, wo sie es angeblich jahrelang mit einem Unhold ausgehalten hat? Das macht doch keinen Sinn. Sie braucht Hilfe, Konrad. Sie verheimlicht dir etwas. Vielleicht hält sie es auch einfach nicht mehr aus. Ich traue ihr nicht. Also, jedenfalls findet sie dich sehr attraktiv. Tatsächlich? Tatsächlich. Na ja, aber sie recht hat. Mach dir keine Sorgen, hm? Du solltest wenigstens eine Uniform anziehen. Bei manchen Männern wirkt das Wunder. Und du meinst bei dir? Also bei mir hilft nur Ausziehen. Guten Tag. Ein Augenblick noch, bitte. Wunderbar, nicht wahr? Vivaldi, prickelnd wie Champagner. Ja, verzeihen Sie, aber so viel Zeit muss sein, nicht wahr? Womit kann ich Ihnen dienen? Sie sind Martin Wieland? Derselbe, aber unverkäuflich, im Gegensatz zu meinem Wein. Carola Nusser, Kriminalpolizei. Polizei? Ich komme wegen Ihrer Frau. Haben Sie sie gefunden? Geht's ihr gut? Wo ist sie? Ja, es geht ihr gut, den Umständen entsprechend. Den Umständen? Mein Gott, was ist denn passiert? Oh, hat sie schon wieder was geklaut? Geklaut? Ich komme selbstverständlich für den Schaden auf. Moment. Wo kann ich sie abholen? Nirgends. Nirgends? Ich verstehe nicht. Herr Wieland, ich bin hier, weil Ihre Frau sich bedroht fühlt von Ihnen. Meine Frau fühlt sich bedroht? Von mir? Sie hat Angst vor Ihnen. Angst, aber nein. Nein, warum sollte sie Angst vor mir haben? Dann haben Sie ihr nicht gedroht, sie umzubringen, wenn sie sie verlässt? Wieso sollte sie mich verlassen wollen? Das ist hier nicht die Frage, Herr Wieland. Nein, verzeihen Sie, aber nein. Also, ich weiß nicht, was man Ihnen da erzählt hat, aber ich habe meine Frau niemals bedroht. Warum sollte ich das tun? Aus welchem Grund? Warum ist sie Ihnen weggelaufen? Weil sie... Wie soll ich das erklären? Weil Sie sie geschlagen haben. Hat sie das behauptet? Ihre Frau ist bereit, auf eine Anzeige gegen Sie zu verzichten, wenn Sie sie nicht weiter behelligen. Ich behellige Sie? Ich bin alles, was sie hat. Ich kümmere mich um sie. Sie besitzen eine Schusswaffe? Was? Ich würde sie gern sehen. Ja, die ist mir gestohlen worden vor 2 Monaten. Ich bin überfallen worden hier im Laden. Gut, ich werde das überprüfen. Ja, bitte, tun Sie das. Und bei der Gelegenheit überprüfen Sie doch bitte auch gleich den Promillegehalt der Aussage meiner Frau. Ich habe keine Veranlassung, an der Aussage Ihrer Frau zu zweifeln. Ach, aber meiner, ja? Ich bin nicht glaubwürdig. Warum? Weil ich ein Mann bin? Macht mich das schuldig per se? Weil ich keine Frau bin, das ist es doch, nicht wahr? Der eigentliche Grund, eine Frau traut nur einer Frau. Wieland. Soll ich den Laden abschließen, gleich mitkommen? Hm? Oder habe ich das Recht, mich dazu zu äußern? Zu Ihren absurden Vorwürfen? Herr Wieland, ich habe Ihnen einen Vorschlag unterbreitet. Wie Sie darauf antworten, ist Ihre Sache. Ich hoffe nur, Sie bedenken die Konsequenzen. Finden Sie das fair? Was wissen Sie von uns? Von mir und meiner Frau? Das Wesentliche hat mir Ihre Frau erzählt. Ach, das Wesentliche. Und was das ist, das Wesentliche, legen Sie das fest? Machen Sie die Regeln? Die Regel ist ganz einfach. Keine Gewalt. Sie sind fest entschlossen, mir auf keinen Fall zu glauben, oder? Frau Kommissar, ich bitte Sie, was soll ich denn tun? Versetzen Sie sich in meine Lage, nur für einen Augenblick. Ich bitte Sie. Wir sind verheiratet, glücklich, seit über 3 Jahren. Trotz allem. Trotz allem? Sind Sie verheiratet? Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn der Mensch, den Sie am meisten lieben, plötzlich Dinge tut, die... verschwindet. Einfach so, ohne ein Wort. Was glauben Sie denn, wie mir zumute ist? Ich habe Angst, verstehen Sie? Um meine Frau. Dass sie sich was antut. Warum sollte Ihre Frau sich was antun wollen? Weil sie krank ist. Krank? Wodurch? Sie hatte eine Fehlgeburt. Seitdem... Eine Fehlgeburt? Hat sie nichts davon erzählt? Nein. Vor 3 Monaten, kurz nach ihrem 40. Geburtstag, sie ist gestürzt und dabei hat sie es verloren. Oh Gott. Ja, es war ihre letzte Chance, ein Kind zu bekommen. Ein eigenes, verstehen Sie? Sie hatte sich so sehr gewünscht. Wir beide... Eva war im 5. Monat schwanger. Und seitdem ist alles... durcheinander. Sie hat mit dem Trinken angefangen, dann die Klauerei. Ich habe das zuerst gar nicht mitbekommen, bis ihre Kollegen sie eines Abends nach Hause gebracht haben. Sie ist in einem Kaufhaus erwischt worden. Babysachen. Ich verstehe. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich kann Sie doch nicht einsperren, oder? Ich bitte Sie, Frau Kommissar, bringen Sie sie heim. Sie fehlt mir. Sie ist meine Frau. Ich liebe sie. Abend! Hallo, Schatz. Ja, wie war dein Tag? Hast du Hunger? Ich habe Ratatouille gekocht. Als Hors d'oeuvre vor Paris. Ja, was ist denn das? Hast du Wein gekauft? Nee, der ist geschenkt. Ein 98er Villepin. Wer schenkt denn so einen edlen Tropfen? Ja, ich habe heute Morgen in dem Laden, weißt schon, wegen dieser Sache mit der Nachbarin. Ah ja, und? Hat er gestanden? Ja, du hattest recht. Womit? Ja, sie hat Probleme. Weniger mit ihrem Mann als mit sich selbst. Er ist kein Unhold. Nein, sie hatte eine Fehlgeburt, selbst verschuldet oder jedenfalls scheint sie sich dafür verantwortlich zu machen. Ach, du meinst, sie beschuldigt ihren Mann, um von ihrer eigenen Schuld abzulenken? Ja, Kompensation auch. Oh. Ich habe jedenfalls mit einem von unseren Psychologen gesprochen. Aha. Versucht zu verdrängen, vermutlich aus Scham über ihr vermeintliches Versagen. Er meint, ihre regressiven Reaktionen sind typisch. Nennt sie sich gemein. Entzieht sich ihrer Umwelt, trinkt, klaut, bestraft sich, indem sie das Tischtuch zwischen sich und ihrem Mann zerschneidet. Na, woher weißt du, dass sie klaut? Hat er dir das erzählt? Nee, es liegen 2 Anzeigen gegen sie vor, wegen Ladendiebstahls. Du hast sie überprüft? Ja, das hätte ich wohl besser vorher machen sollen. Und er? Was ist mit ihm? Nichts. Jedenfalls nicht aktenkundig, nur dass er eine Waffe besitzt bzw. besessen hat. Sie ist ihm gestohlen worden. Wofür braucht er eine Waffe? Naja, sein Laden ist schon 2-mal überfallen worden. Von einem Weindiebhaber, oder was? Nein. Ja, vermutlich Junkies. Seine Waffe nichts genützt. Nee, sie haben ihn überwältigt. Das ist vielleicht auch besser so. Was? Stell dir vor, seine Frau hätte die Waffe in die Hände bekommen. Upsa. Ja, willst du probieren? Oh ja. Ja, und? Heiß. Wie ist der? Heiß. Vielleicht ein bisschen Pfeffer? Ich meine deinen Weindealer. Naja, er sagt, er liebt sie. Glaubhaft? Woran erkennt man das? Keine weibliche Intuition? Ja, ich habe die beiden nicht zusammen gesehen. Ah, ich hätte darauf bestehen müssen, dass sie mich zu ihm begleitet. Oh, nee. Nein. Geht das jetzt jeden Abend so? Naja, ich habe ihr versprochen, mich bei ihr zu melden. Ja, was willst du ihr sagen? Dass sie das Problem ist? Ich kann sie doch nicht einfach so da draußen stehen lassen. Du kannst ihr nicht helfen, Caro. Das darfst du gar nicht. Sie braucht einen Arzt, eine Therapie. Ja, aber das schafft sie nicht allein. Sie hat einen Mann. Da müssen die zusammen durch. In guten und in schlechten Tagen. Oh nein. Mitleid ist kein guter Ratgeber, Carola. Das weißt du. Oh, setz dich, komm. Entspann dich. Übermorgen sind wir in Paris. Die Stadt der Liebe. So. Dienstschluss. Oh, rien ne va plus. Frau Wieland. Morgen. Morgen. Ich hab's gestern nicht geschafft. Sie ist spät geworden. Ich wollte Sie nicht belästigen. Nein. Ich habe mit Ihrem Mann gesprochen. Ich weiß. Aha. Er war da. Was, hier im Haus? Verzeihen Sie, ich hab's eilig. Warten Sie. Wo wollen Sie denn hin? Frau Hagen kommt heute aus dem Urlaub. Ja, was ist denn mit Ihrem Auge? Das ist ja ganz geschwollen. Wenn die Kette nicht davor gewesen wäre. War das Ihr Mann? Sie waren ja nicht da. Frau Wieland, wenn er Sie geschlagen hat, dann müssen Sie ihn anzeigen. Hören Sie. Hat er Sie geschlagen? So geht das doch nicht weiter, Frau Wieland. Sie brauchen Hilfe. Professionelle Hilfe. Eine Therapie. Sie glauben mir auch nicht. Also ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir gehen zu Ihrem Mann und stellen ihn zur Rede, ja? Wir beide zusammen, jetzt gleich. Einverstanden? Frau Kommissar, haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Guten Morgen. Ja, verzeihen Sie, guten Morgen. Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Gott sei Dank. Kommt sie nach Hause? 1980, stimmt's? Was? Ich verstehe nicht. So viel kostet der Villepin, oder? Ja, ja. Das war ein Geschenk. Ich hätte gern noch eine Flasche. Er hat ihn geschmeckt? Ja, war ganz ausgezeichnet. Ich wusste es. Ich habe es gesagt, nicht wahr? Ja, der Villepin, der passt zu Ihnen. Edel, fruchtig, bodenständig. Verzeihen Sie. Danke für das Kompliment. Ehre, wem Ehre gebührt. Voilà. Danke. Sagen Sie, liefern Sie eigentlich auch ins Haus? Selbstverständlich. Ab 6 Flaschen. Ich mache Ihnen einen Sonderpreis. 6 Flaschen, 99 Euro. Bon? Bon. Tja, meine Adresse haben Sie ja. Ihre Adresse? Nein. Ich dachte. Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber Sie waren doch gestern Abend bei uns, in unserem Haus. Wohl kaum. So gegen 19 Uhr? Da war ich hier. Draußen an der Tür steht Donnerstag bis 18 Uhr. Ja, ich bin immer länger hier. Mindestens bis 7, meistens länger. Ich muss die Kasse machen, aufräumen. Dann hat sich Ihre Frau wohl geirrt. Meine Frau? Ich verstehe nicht. Sie wohnt bei Ihnen? Sie will mit Ihnen sprechen. Sie will mit mir sprechen? Ja, sie wartet draußen. Draußen? Ja, in meinem Wagen. In Ihrem Wagen? Ja, ist das günstig? Gut, wir können doch rüber ins Café gehen. Nein, ich meine, kann sie das bewältigen? Sie ist doch verwirrt, nicht wahr? Ich bin ja dabei. Das gibt's doch nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, sie ist labil. Sie weiß nicht, was sie will. Ja, vielleicht ist sie nur kurz weg. Ja, und wenn sie sich was antut? Meine Tasche. Oh nein. Weißt du, was sollen wir denn jetzt machen? Wie soll ich sie denn wiederfinden? Was? Ja, wir müssen sie doch suchen. Sie ist krank. Wir können sie doch nicht alleine da draußen herumirren lassen. Nein. Sie ist leichte Beute. Für jeden. Du blöde Kuh. Was hast du nun davon, dass sie dich immer einmischt? Ja. Das kommt davon, wenn man sich in Dinge einmischt, die einem nichts angehen. Wahrscheinlich ist sie mit deinem Geld längst über alle Berge. Mit 43 Euro kommt man heutzutage nicht sehr weit. Sag mal, hast du wenigstens die Karte sperren lassen? Sag, für wie dämlich hältst du mich eigentlich? Muss ich darauf antworten? Du hättest auf mich hören sollen. Ich hab mir immer was auf meine Menschenkenntnis eingebildet. Nur macht ihr nichts draus. Errare humanum est. Das ist im Übrigen bei den Menschen wie beim Wein. Es gibt welche, die geben sich brillant, aber wenn man sie kostet, stellt man fest, dass sie nicht annähernd das halten, was das Etikett einem versprochen hat. Schon wie Wieland. Ja, das ist von ihm. Du warst bei ihm? Wieso? Du hast mich neugierig gemacht. Außerdem brauchten wir doch Nachschub. Hat er was gemerkt? Das war, für wie dämlich hältst du mich? Hast du nach seiner Frau gefragt? Danke. Ja, hat er was erzählt. Ununterbrochen. Wein, Wein, Wein, ja, nichts von Wein, seiner Frau? Ja, warum sollte er einem Wildfremden von seinen Problemen erzählen? Er will Wein verkaufen. Ich finde das nicht merkwürdig. Wieso? Ja, er wirkte ziemlich aufgewühlt heute Morgen. Und dann geht er einfach so zur Tagesordnung über, verkauft seinen Wein, als wäre nichts gewesen. Ja, um sich abzulenken. Wenn ich dir weglaufen würde, würdest du mich nicht suchen? Wirf einen Stein empor, die Schwerkraft holt ihn wieder. Ah ja, eingebildet bist du gar nicht, oder? So, nimmst du dein rotes Kleid nicht mit? Was soll ich? Mais oui, Madame. Was soll ich da noch reinpassen? Und die schwarzen Pumps. Oh nein. Du kannst nicht immer mit diesen Dingern da rumlaufen. Diese Dinger sind bequem. Hier geht's um Höheres, Chérie. Du meinst, wer mit dir nach Paris will, muss leiden. Du, ich massiere dir auch die Füße hinterher. Versprochen. Sag mal, was hältst du eigentlich von Wieland? Naja, also heiraten würde ich ihn nicht gerade. Er ist mir ein bisschen zu gut angezogen, zu viel Krawatte. Aber nicht unsympathisch. Also kein Schlägertyp. Dafür ist er viel zu kultiviert. Auf die handgreifliche Ebene würde der sich nie herablassen. Ja, kannst du dir die beiden zusammen vorstellen? Sicher. Er am Lenkrad, sie auf dem Beifahrersitz. Ja. Warum tun Menschen sich das an? Weil sie bequem sind. Gleichberechtigung strengt an. Ach, findest du? Ja, das Leben ist doch viel einfacher, wenn einer bestimmt, oder? Ein bisschen Selbstaufgabe kann nie schaden. Das ist wie beim Tanzen. Einer muss führen. Einer. Was ist nun mit den Perms? Warum tue ich mir das an? Weil ich dein Märchenprinz bin. Ja, wahrscheinlich. Oder gar nicht. Vielleicht besser auf dem Beifahrersitz als gar nicht. Ich meine, wer lebt schon gern allein ab 40? Ich weiß nicht, wie ich dich verlieren würde, in dem Alter noch einen neuen Mann finden. Ja, vor allem in der Qualität. Ich nehme an, das ist für dich. Ja, schon möglich. Da gehst du nicht ran. Nein, ich habe Wochenende, Urlaub. Ich flieg mit meinem Macho nach Paris. Herr Wieland hier, guten Abend, Frau Kommissar. Entschuldigen Sie, dass ich Sie privat anrufe, aber ich dachte, es wird Sie vielleicht interessieren, dass ich meine Frau gefunden habe. In einer Bar. Na Gott sei Dank, dann hat die liebe Seele Ruhe. Ja, ihre Tasche hatte sie bei sich, mit ihrem Dienstausweis. Ich glaube, sonst ist auch noch alles drin, bis auf das Geld natürlich. Für den Verlust werde ich selbstverständlich aufkommen. Wenn es Ihnen recht ist, werde ich Ihnen Ihre Tasche Montag ins Präsidium bringen, zusammen mit dem Wein. Wein? Was für ein Wein? Für Ihre Unterstützung. Schönen was? Und einen Gruß an Ihren Mann. Oh, der weiß jedenfalls, was sich gehört. Woher weiß der, dass ich einen Mann habe? Was? Ja, ich trage keinen Ring. Ich schwöre dir, Carola. Der muss uns zusammen gesehen haben. Ja, aber... Der ist mir gefolgt. Der wusste, dass ich seine Frau irgendwo in meiner Nähe aufhalte. Ja, wo soll er uns denn zusammen gesehen haben? Ja, was? In der Küche. Erinnerst du dich, du hast gekocht? Vom Hof aus kann man bei uns reingucken. Wieland hat uns observiert. Dann übertreibst du nicht ein bisschen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Eva hat die Wahrheit gesagt. Er hat sie geschlagen, hier in unserem Haus. Na, bist du immer noch nicht kuriert? Er muss sich verdammt sicher fühlen. Sie hat dich beklaut. Hast du den Triumph in seiner Stimme gehört? Ach, Carola. Der macht sich lustig über mich. Aber was ist denn los mit dir? Er ist allein mit ihr, verstehst du nicht? Wer weiß, was er jetzt gerade mit ihr macht? Er ist ihr Mann. Ja, und sie ist ihm hilflos ausgeliefert. Du steigerst dich da rein. Wo willst du denn hin, Carola? Nein, du machst einen Fehler. Frau Kommissar? Zu spät noch, das ist aber eine Überraschung. Guten Abend. Wie geht es Ihrer Frau? Es geht ihr gut, danke. Den Umständen entsprechend. Ich würde Sie gern sehen. Sie schläft. Ja, dann würde ich Sie gern schlafen sehen. Ich halte das für keine gute Idee. Haben Sie was zu verbergen? Ja, ja, natürlich. Verzeihen Sie. Ihre Tasche. Ich habe sie schon bereitgestellt. Hier, bitte. Sie wussten, dass ich kommen würde. Für Montag? Sag Sie mal, was ist das für ein Spiel, das Sie hier spielen? Hm? Pardon? Warum soll ich Ihre Frau nicht sehen? Weil sie meine Frau ist? Ah ja, Ihr Privateigentum, mit dem Sie tun und lassen können, was Sie wollen. Ich hoffe, es fehlt nichts in der Tasche. Sag Sie mal, brauchen Sie das? Kontrolle über andere Menschen? Machtausübung? Verschafft Ihnen das Befriedigung? Frau Kommissar. Sir, Sie sind ein eher ängstlicher Mensch, was? Einer, der niemandem traut, weil Sie sich selbst nicht trauen. Wovor haben Sie Angst? Ne? Vor Ihrer eigenen Unzulänglichkeit? Müssen Sie deswegen allen anderen beweisen, Ihre vermeintliche Überlegenheit? Warum? Warum diese armselige Maskerade? Sie sind nicht der Gentleman, der Sie gern sein möchten. Sie sind ein Blender wie Ihr Handy. Sie bestrafen Ihre Frau für Ihre eigenen Komplexe. Oh, eine interessante Theorie. Was haben Sie mit ihr gemacht? Ich habe sie in den Keller eingesperrt. Nackt. Gefesselt. Dann habe ich sie ausgepeitscht. Entspricht das in etwa Ihrer Fantasie? Das wollen Sie doch hören, oder? Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich will Ihre Frau morgen früh im Präsidium sehen, 10 Uhr in meinem Büro. Das ist eine offizielle Vorladung. Wenn sie nicht erscheint, werde ich sie holen lassen. Mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf? Sie hat mich bestohlen. Ach, müssen Sie ihr das antun? Hat sie nicht schon genug gelitten? Das müssen Sie doch besser wissen. Soll ich den Wilpern mitbringen? Ach nein, ich storniere die Bestellung. Er passt doch nicht zu mir. Er hat einen üblen Nachgeschmack. Es wird kühl. Verzeihen Sie. Ja, eiskalt. Herrgott, muss das ausgerechnet jetzt sein? Musst du ausgerechnet jetzt anrufen? Wo bist du? Was willst du denn? Ich glaube, ich weiß jetzt, woher er von mir weiß. Ich meine, dass du einen Mann hast. Was? Unser Anrufbeantworter. Da sind wir beide drauf. Nusser und Nusser. Oh nein. Hast du mit Wieland gesprochen? Ich habe sie für morgen ins Präsidium bestellt. Für morgen? Aber morgen fliegen wir. Ich habe jetzt wirklich andere Probleme. Das darf doch nicht wahr sein. Was habe ich mir da bloß eingebrockt? Was mache ich denn jetzt? Verdammt nochmal. Okay. Es tut mir leid. Ein Missverständnis. Mea culpa. Na schön, eben nicht. Wir sehen uns morgen. Ja, herein. Frau Wieland, guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Es geht mir gut. Frau Hauptkommissarin Nusser, nehme ich an? Ja, und wer sind Sie? Das ist Dr. Armin Bode, unser Anwalt. Angenehm. Aha, Verstärkung. Darf ich fragen, ob Sie eine Anzeige gegen meine Mandantin erwägen? Das werde ich von dem Gespräch abhängig machen, das ich mit Frau Wieland zu führen gedenke. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Ich habe hier ein Attest vom Hausarzt von Frau Wieland. Bitte. Wie Sie lesen werden, ist meine Mandantin momentan leider nicht in der Verfassung, hier eine Aussage zu machen. Noch ein Weinliebhaber, nehme ich an. Also keine Aussage, na schön. Die erkennungsdienstliche Überprüfung werden Sie hier allerdings nicht ersparen können. Was soll das heißen? Wir werden Ihre Fingerabdrücke nehmen müssen. Mit welcher Begründung? Es besteht der Verdacht, dass Frau Wieland gestern noch weitere Straftaten begangen hat. Das ist doch grotesk. Damit kommen Sie nicht durch. Das wissen Sie. Sie können ja Widerspruch dagegen einlegen hinterher. Das werden wir. Darauf können Sie sich verlassen. Wenn ich Sie dann bitten dürfte, mich mit Frau Wieland allein zu lassen. Das wird ein Nachspiel für Sie haben. So einfach geht das nicht. Bitte. Ich mach dich fertig. Herr Anwalt, Sie sollten den Mann Ihrer Mandantin zur Mäßigung aufrufen. Ich könnte sonst versucht sein, seine Einlassung als Nötigungsversuch aufzufassen. Du sagst nichts, hörst du? Du brauchst nichts zu sagen. Denk dran, was ich dir versprochen habe. Hast du das verstanden? Schatz? So, hier, trinken Sie das am besten, ohne nachzudenken. Ex. Oh, oh. Was ist das? Sie können ja doch sprechen. Wir nennen das Fahnder-Kaffee. 6 Löffel Mokka, die gleiche Menge Zucker, Wasser und Aspirin hält wach, beziehungsweise weckt die Lebensgeister. Oh, das schmeckt schrecklich. Frau Wieland, Eva, wir haben nicht viel Zeit. Der Anwalt Ihres Mannes wird alle Hebel in Bewegung setzen, um Sie so schnell wie möglich hier rauszuholen. Also wenn wir was gegen Ihren Mann unternehmen wollen, und das heißt für Sie, dann müssen wir das jetzt tun. Gegen Martin? Sie brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Sie müssen nur bestätigen, dass er Sie geschlagen hat. Alles Weitere erledige ich für Sie hier. Ich habe alles vorbereitet. Was ist das? Eine Anzeige gegen Ihren Mann, wegen Körperverletzung. Nein, bitte. Ich habe Ihnen einen Platz im Frauenhaus besorgt. Ich werde Sie dorthin bringen, persönlich. Er wird Sie dort nicht finden. Er wird Ihnen nichts mehr tun. Nie wieder, das verspreche ich Ihnen. Mir ist nicht gut. Sie brauchen nur zu unterschreiben. Ich möchte bitte gehen. Wohin? Zurück zu Ihrem Mann? Zurück in Ihr Gefängnis? Wollen Sie das wirklich? Bitte, ich bin müde. Ja, dann wachen Sie endlich auf. Was hat er Ihnen versprochen, ne? Dass alles gut wird? Dass er sich ändert? Glauben Sie das wirklich? Nichts wird gut, Frau Wieland. Alles wird so weitergehen wie bisher. Er wird Sie schlagen, er wird Sie quälen. Bitte. Wovor haben Sie so große Angst? Nur vor Ihrem Mann? Oder davor, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen? Bitte, bitte lassen Sie mich gehen. Ach, Sie brauchen mich nicht anzuflehen. Ich bin nicht Ihr Mann. Sie können gehen, jederzeit. Sie brauchen mir nicht zu gehorchen. Sie sind frei. Wenn Sie gehen wollen, gehen Sie. Es tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Ich kann das nicht. Ah, Sie tun sich selber leid. Sie können das nicht verstehen. Ich. Was hat er bloß aus Ihnen gemacht? Na, vielleicht ganz gut, dass Sie Ihr Kind verloren haben. Was? Ich sagte, vielleicht ist es ganz gut, dass Sie Ihr Kind verloren haben. Er hätte es genauso geschlagen und missbraucht wie Sie. Sie hätten nicht die Kraft gehabt, es zu beschützen. Woher wissen Sie von meinem Kind? Ihr Mann hat mir davon erzählt, von Ihrem Unfall. Von meinem Unfall? Ja, von Ihrer Fehlgeburt. Das... Nein. Waren Sie betrunken wieder mal? Das ist nicht wahr. Weil Sie das Kind nicht wollten? Ich hab's gewollt. Es war mein Kind. Eva, wo ist Bode? Wie kommst du hierher? Hat er dich nicht hergebracht? Ich habe ihn dafür bezahlt. Die Kommissarin hat mich hergefahren. Die... Wo ist sie? Sie draußen. Sie fliegt nach Paris mit ihrem Mann. Gut. Bien, bon voyage. Martin. Wieso hat das so lange gedauert? Hast du meine Anweisung befolgt? Ja. Was hat sie von dir gewollt? Sie wollte, dass ich dich anzeige. Dieses Miststück. Was hast du ihr gesagt? Nichts. Braves Mädchen. Die wird sich noch wundern. Da mache ich die Hölle heiß, das kostet dir den Kopf. Wie lange wird es dauern? Was? Unser Kind. Ja, wie lange dauert sowas für gewöhnlich? Du weißt, was ich meine. Du kriegst nie genug, was? Du hast es mir versprochen, Martin. Bist du blind? Vielleicht schaust du gelegentlich mal wieder in den Spiegel, falls du dich das traust. Martin, sieh dich doch mal an, du Schlampe. Du willst ein Kind erziehen? Du hast ja nicht mal dich selbst im Griff. Adoption ist eine ernste Sache. Glaubst du wirklich, irgendjemand würde dir ein Kind anvertrauen? Eine Alkoholikerin und Diebin? Vergiss es! Du hast es mir versprochen. Hör auf zu flennen. Mein Gott, das kann man sich ja nicht mit ansehen. Geh nach hinten, los, hau ab. Ich will nicht, dass meine Kunden dich so sehen. Na mach schon, heul dich aus und kümmere dich um dein Make-up. Du hast ja erzählt, ich wäre hingefallen. Sag mal, hörst du schwer? Du weißt, das ist nicht wahr. Was plapperst du denn da? Hab ich dir das erlaubt? Du hast sie angelogen. Ach ja. Du hast mich geschlagen. Tatsächlich. Glaubst du nicht, du hattest es verdient? Du hast unser Kind getötet. Was? Sie war unsere Tochter. Halt den Mund, du Nutte! Du hast mich betrogen! Ich mach dich kaputt, du Miststück! Du verdammt! verdammte Hure! Du betrügst mich niemals wieder! Nie mehr! Das reicht! Hände weg von Ihrer Frau! Frau Kommissar! Weg! Zurück! Gut, dass Sie kommen! Zurück! Nein, sie hatte einen Schwächeanfall! Schatz, kannst du mich hören? Liebes! Soll ich den Krankenwagen rufen? Können Sie aufstehen? Geht schon, ja. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Eva, Gott sei Dank. Ach, sparen Sie sich endlich das Theater, Wieland! Wie reden Sie mit mir? Wissen Sie, was das ist? Ein Diktiergerät. Ja, für gewöhnlich benutzen wir das zur Protokollaufnahme im Präsidium. Aber es funktioniert auch außer Haus, per Funk. Du dich das traust. Martin. Martin, sieh dich doch mal an, du Schlampe. Du hast dir erzählt, ich wäre hingefallen. Sag mal, hörst du schwer? Woher? Ja. Was plapperst du denn da? Du hast sie angelogen. Ach ja. Du hast mich geschlagen. Tatsächlich. Glaubst du nicht, du hattest es verdient? Du hast unser Kind getötet. Was? Sie war unsere Tochter. Halt den Mund, du! Ich denke, den Rest ersparen wir uns. Wie kommen Sie zu... Wir haben Ihre Frau mit einem Mikro versehen. Das ist ungesetzlich. Martin Wieland, ich verhafte Sie wegen Körperverletzung begangen an Ihrer Frau. Sowie wegen des Verdachts auf Totschlag begangen an Ihrem ungeborenen Kind. Du hast mich verraten. Ich werde dich verlassen, Martin. Das kannst du nicht. Das lasse ich nicht zu. Das liegt nicht mehr in Ihrer Macht. Sie nehmen mir meine Frau nicht weg. Die Pistole. Wieland, nein. Die Waffe runter. Bis dass der Tod uns scheidet. Hast du das vergessen? Du hast es geschworen. Wieland, seien Sie vernünftig. Du hast mich verkauft. Ist das dein Dank nach allem, was ich für dich getan habe? Ich habe dich da rausgeholt aus deiner Wieland. Verkäuferinnen-Existenz. Ich habe dir Kultur gegeben. Du warst nichts, ein gar Jetzt nichts. Jetzt legen Sie die Waffe weg, Sie haben keine Chance. Draußen warten meine Leute. Ach ja? Wo sind Sie denn, Ihre Leute? Sie blöffen doch, die wären schon längst hier. Ich werde jetzt mit Ihrer Frau hinausgehen. Ich will das Band. Lassen Sie Ihre Frau gehen, dann gebe ich Ihnen das Band. Meine Frau bleibt hier. Du machst alles nur noch schlimmer, Martin. Du redest nur, wenn du gefragt wirst. Ich habe viel zu lange geschwiegen. Halt den Mund! Komm her. Nein. Ich sag's nicht nochmal. Was willst du? Willst du mich erschießen? Tu's. Eva, bitte. Drück ab. Erlös mich. Ich kann so nicht weiterleben mit dir. Mit der Erinnerung an unsere Tochter. Mit der Schuld, dass ich sie nicht beschützen konnte vor dir. Sie war nicht meine Tochter. Du weißt es. Du hast mich betrogen. Worauf wartest du? Erschieß mich. Eva. Ich habe keine Angst mehr. Nicht vor dir. Das Handy aus! Das sind meine Leute. Wenn ich mich nicht melde, werden sie den Laden stürmen. Gehen Sie ran, los. Nusser? Bleibst du? Alles in Ordnung? Ich habe alles unter Kontrolle. Unser Flug ist aufgerufen. Nicht schießen. Ich wiederhole, nicht schießen. Bist du unterwegs? Ja, die Scharfschützen sollen sich zurückziehen. Wieland ist kooperativ. Er wird mir seine Waffe übergeben. Carola? Ja, wir kommen jetzt gemeinsam raus. Ist alles in Ordnung? Wieland, das ist Ihre letzte Chance. Seien Sie vernünftig, geben Sie mir die Waffe, sonst kann ich nichts mehr für Sie tun. Sie bleiben, wo Sie sind. Es ist vorbei. Nein. Warum hätte ich dich betrügen sollen, Martin? Mit einem anderen Mann? Ich wollte dich, nur dich. Sei still. Geben Sie mir die Pistole. Ich habe dich niemals betrogen, das weißt du. Ja, so ist es gut. Ich habe dich geliebt. Ich habe es nicht gewollt. Bin ich zu spät? Bist du wahnsinnig? Ich bin nicht früher weggekommen. Ach, vergiss den Flug. Was? Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Nicht schießen, Scharfschützen zurückziehen. Dann war die Leitung plötzlich tot. Ach, tut mir leid. Was war denn los? Ah, na ja, Wieland war drauf und dran, uns zu erschießen. Übrigens mit der Pistole, die er als gestohlen gemeldet hatte. Versicherungsbetrug? Ja, der war in Geldnot. Der Weinladen hat längst nicht so viel abgeworfen, wie er vorgegeben hat. Der hat alles inszeniert, die Überfälle. Du hast es von Anfang an gewusst. Gewusst? Was weiß man schon. Was ist mit ihr? Ich habe sie ins Frauenhaus gebracht fürs Erste. Die kümmern sich um sie. Was ist denn? Warum siehst du mich so an? Wen kennt man eigentlich wirklich? Was? Was geht in euren Köpfen vor? Was brodelt da im Verborgenen? Carola? Ich meine, warum ist Wieland so geworden? Was ist bei ihm schiefgelaufen? Hat er selbst zu wenig Liebe abbekommen oder was? Ist doch kein Grund, meine Frau mit einer Pistole zu bedrohen. Ja, wenn du nicht angerufen hättest. Männliche Intuition. Sag mal, bist du eigentlich eifersüchtig? Ja, aber nur Montagmorgen zwischen 6 und 7. Wenn du noch eine halbe Stunde liegen bleiben darfst. Noch Fragen? Ja, wann geht der nächste Flieger nach Paris? Unsere Tickets sind verfallen, wenn du das meinst. Oh, ne, wirklich? C'est la vie. Puh. Na, ich schätze mal, du hast was gut bei mir. Mach einen Vorschlag. Ich kann uns ja was kochen. In deinem roten Kleid. Ja. Die Pöms erlasse ich dir. Konrad? Ja? Ich liebe dich. Meinetwegen. Sagen wir statt Nachtisch. Gut, dann komm. Black Trombone, monotone, le trombone, c'est joli. Frauenfalle von Dirk Jöschop. Es sprachen Carola Nusser, Ulrike Bliefert, Konrad Nusser, Peter Rühring, Eva Wieland, Ulrike Krumbiegel, Martin Wieland, Laszlo Kisch, Anwalt Eckhard Hoffmann. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistent Philipp Brühl. Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005.